du als Oscar-Maus Superman zusammenschlagen könntest? Was ist? Hast du einen Knall? Wieso nicht? Ich habe neulich gesehen, wie er 5 Elefanten in einer Hand getragen hat. Junge, du hast keine Ahnung. Oscar-Maus ist eine Comicfigur. Superman gibt es in echt. Auf keinen Fall kann eine Comicfigur einen echten Typen schlagen. Ja, vielleicht hast du recht. Ja, trotzdem guter Kampf. Chris MF, der rote Kork, und ich bin live. Chris MF, der rote Kork, und ich bin live. Halt die Schnauze, Pike! 3-8 Schütze, Family, du Fotze! Halt die Schnauze, Pike! 3-8 Schütze, Family, du Fotze!